Langweilst du dich? Nein, nein. Aber ich denke daran. Ich kann an nichts anderes denken. Ich werde mit dir zum Tanzen fahren. Zum Tanzen? Ja, da musst du hin, unbedingt. Das Herz eines Menschen ist wie ein Vogel, der im Käfig eingesperrt ist. Wenn du tanzt, dann sinkt dein Herz und es steigt hinauf zum Himmel. Yeah.

Thank you. Thank you.

stay and lay back with me. stay and lay back with me. Ich habe noch eine Idee für eine Melodie. Pass auf, das Ding ist dann so. Pass auf, du musst. Irgendwie geht's los so. Was ich mal hier tun. Auf dem Grundton wird das dann durch so. One, two, three, four. Woo! Das, also, das wäre die eine Idee. Dann habe ich noch eine andere Idee. Und zwar. Das Ding geht los und dann irgendwie so ein Beat und dann so. One. One, two. A 1, 2, 3. Und dann mal sehen, ob wir das Ganze nochmal irgendwie so machen. Ich spiele nochmal kurz den Grundton. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man da überhaupt nochmal mit der zweiten Gesangslinie arbeitet, dass man da nochmal gegenläufig reingeht. Ich habe dann noch so eine andere Idee, dass wir, wenn das Thema dann noch kommt, dann muss man von hinten so. Dass man das so noch unterstützt halt quasi mit so einer, ja, was weiß ich, so mit so einem, mit so, ja, so eine